ist mir so das Wohnbereich 5 hin. Guten Tag, mein Name ist Pohlmann aus Bielefeld. Bitte? Mein Name ist Pohlmann aus Bielefeld. Ja, was kann ich tun? Ich möchte mit der Frau Konter telefonieren. Ich tue sie mit dem Wohnbereich verbinde, wo sie ist, ja? Was meinten Sie gerade? Please hold the line. Bitte warten Sie. Please hold the line. Bereich 6, Zwickau. Ja, guten Tag, mein Name ist Pohlmann aus Bielefeld. Hallo. Ich möchte einmal mit der Frau Konter sprechen. Ja, ich gebe sie weiter. Ja, danke. Frau Konter, Gespräch für Sie. Ich meine Pohlmann aus Herr Konter. Ist Herr Pohlmann aus Bielefeld? Ja, guten Abend. Ja, ich habe von einem Bekannten von Ihnen gehört, mit dem Herrn, von einem Griechen, der einmal Sie dort kennengelernt hat, in der Einrichtung auch bei Herrn Binz, kann das wohl sein? Sie waren mal bei Herrn Peter Binz. Ja. Und Sie wären eigentlich wegen Ihrer Zuckerkrankheit dort einmal untersucht worden. Dann hätte man Sie nicht mehr rausgelassen. Ja. Ja. Können Sie sich an den Griechen noch erinnern, der Sie dort mal kennengelernt hat, der mit Ihnen auch gesprochen hat? Ja, ich kann mich an den Konokolos oder sowas ähnliches, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Das ist ein griechischer Name, den kann man nicht so leicht aussprechen. Und Sie sind der Herr, wie sagt ein man? Ein Bekannter von diesem Herrn. Udo Pohlmann aus Bielefeld. Pohlmann. Ja. Herr Pohlmann. Ja, Sie wären dort wohl fehlplatziert, meint man. Wo ich jetzt bin, meinen ja. Sie? Sie gehören noch nicht in die Psychiatrie, bloß weil Sie Zucker haben. Nein, ich gehöre auch nicht in die Psychiatrie. Ich gehöre überhaupt nicht in ein Heim. Ich möchte in mein Zuhause. Sie haben nämlich einen Anspruch, nicht wahr? Ja. Und da versucht man Ihnen wohl diese Möglichkeiten gegen Ihren Ehemann zu vereiteln, kann man sagen. Sie haben noch Probleme mit Ihrem Ehemann oder, ich weiß nicht, geschieden oder wie war das? Wir sind getrennt. Genau. Ja, und da ist wohl irgendwo noch ein bisschen Vermögen und Versicherungen. Etwas, was nicht jeder wissen darf. Und es könnte sein, wenn Sie dort im Heim bleiben, dass andere Menschen vielleicht an Ihre Vermögensverhältnisse gehen. Ist das so richtig? Ja, nun, das könnte schon sein, aber das ist hier so. Ich weiß gar nicht, ich kann mir das Heim nicht leisten. Ich kann mir erstens das Heim nicht leisten und zweitens möchte ich es auch nicht, weil ich nämlich zu Hause selbstständig leben kann. Ja. Beziehungsweise mir zu Hause auch das gönnen kann, dass ich vielleicht hier im Heim eventuell, was heißt Essen und alles und so, dass ich muss ein teures Zimmer bezahlen und alles und das ist nicht in Ordnung. Und ich bin bei Schwerstbehinderten untergebracht und das ist auch nicht in Ordnung. Und ich gehöre nicht in ein Heim, sondern in mein Zuhause. Ja. Gibt es denn irgendein Urteil dafür, dass Sie dort sind, wo Sie jetzt sind? Ein Betreuer oder sowas? Es gibt einen Betreuer, ja, eine Betreuerin. Aber die halte ich für inkompetent. Haben Sie von der die Telefonnummer? Nein, die habe ich jetzt nicht hier. Und die hat Sie dort hineingebracht? Ja. Also es ist wirklich so, dass ich wirklich nach Hause gehe, in meine Wohnung und mein Leben leben darf. Und nicht von irgendwelchen Herren oder wie gesagt, ja gut. Man über mich verfügt hat, dass ich im Heim jetzt gelandet bin. Ich bin schon seit 25. August letzten Jahres nicht mehr zu Hause gewesen. Und das hat meine sogenannte Rechtsvertreterin nämlich veranlasst und das war nicht in Ordnung. Als ich sagte, dann lasst mich doch nach Hause, ich kann doch nach Hause und so, nein, das geht nicht und so. Warum meinte man denn, dass das nicht geht? Das hat man mir nicht gesagt. Und sagt einfach, das geht nicht. Meine Rechtsvertreterin sagte einfach, ich sagte, selbst Sachen holen, vorübergehend Sachen holen, Kleidung holen, habe ich gesagt, dann kann ich ja mit nach Hause gehen, dann kann ich mir eben für ein paar Tage noch ein paar Sachen holen, für ein paar Tage, habe ich gedacht. Aber jetzt geht das schon seit 25. August, voriges Jahr, wo ich eingesperrt bin, immer in Psychiatrien und Heimen und so, und das ist nicht in Ordnung. Mhm. Waren Sie bei Herrn Peter Binz auch mal gewesen? Ich weiß nicht, ob der Peter heißt mit Vornamen. Binz. Bei Herrn Dr. Binz wurde ich praktisch auch, ich wurde behandelt in Trier, und das ist nicht in Ordnung gewesen. Man hat Gutachten geschrieben und so, und die nicht zutreffen, und das ist, wie gesagt, nicht, das sind Interpretationen gewesen und Ansichten von Leuten, von Ärzten oder halt Gutachten von einer sogenannten Frau Dr. Jochen und so. Und ich finde, ich bin Herr meiner Kräfte, und das heißt, das einzige Makel, körperliche Makel, was ich habe, das ist mein Rücken seit einem Unfall. Mhm. Und das heißt, und dann Diabetes, ja, das ist klar. Wenn man aber auf die Geschichte Diabetes reitet oder man sagt, von wegen psychisch krank, das ist Unsinn. Also, Sie wissen gar nicht, was man Ihnen vorwirft, weswegen man Sie dort gefangen hält? Nein. Man sagt einfach, Sie können nicht gehen, aber man sagt auch nicht, warum Sie drinnen sind? Nein. Waren Sie bei Herrn Dr. Binz denn zufrieden? Das ist relativ, wenn man sagt, ich war zufrieden. Ich bin auf jeden Fall, gehöre ich nicht in ein Heim, und das ist meine Meinung, und dass man mich da wegen irgendwelchen, was heißt wegen irgendwelchen Dingen, man sperrt mich weg wie ein Verbrecher, und ich habe noch nie jemandem etwas getan, werde es nicht tun und tue es auch nicht. Und ich weiß nicht, warum man der Herr Dr. Klassen zum Beispiel mich entmündigt hat. Das finde ich unter aller Kanone. Ich sagte zu ihm, Herr Dr. Klassen, ich appelliere an Ihr Gewissen. Ja, das ist was anderes, haben wir dann gemeint. Mhm. Aber Sie müssten doch eine Akte haben, wo Sie auch Akteneinsicht bekommen dürfen. Eine Akte. Eine Krankenakte. Eine andere Frage, gibt es denn ein Urteil, weswegen Sie dort sind? Irgendein Gerichtsurteil? Es gibt Beschluss, und ich weiß nicht, wie dieser Beschluss zustande gekommen ist. Papier hält still. Mhm. Das heißt, man kann eigentlich sagen... Irgendwelche Leute, die sich halt meinen Beschlüsse, was heißt Leute, Richter oder wie sie sich halt betitulieren oder so. Es ist so, eine Krähe beißt der anderen Krähe kein Auge aus, werter Herr Pohlmann. Und es ist wirklich, dass man sagt, man verfährt nicht richtig mit mir. Ich gehöre nicht hierhin, ich gehöre auch in kein anderes Heim, ich gehöre in mein Zuhause. Gibt es noch andere Personen bei Ihnen, die Sie dort jetzt kennengelernt haben, die auch nicht dorthin gehören? Die ich hier kennengelernt habe? Ja, wo Sie jetzt sind, gegenwärtig. Das könnte sein. Ich möchte es nicht behaupten, weil ich habe, da möchte ich mir einfach kein Urteil erlauben. Hat man Ihnen denn irgendeine Krankheit diagnostiziert, die man irgendwie in einem Wort benennen kann? Irgendein Krankheitsbild? Da gibt es so viele Ausdrücke. Man hat Ihnen wahrscheinlich gar nichts gesagt. Nein. Wann sind Sie telefonisch am besten erreichbar? Jetzt um diese Zeit. Täglich? Ja. Lässt man Sie auch immer telefonieren? Wie war die Frage? Lässt man Sie? Telefonieren, wenn Sie wollen? Ja. Also jetzt im Augenblick habe ich gemerkt, dass man mich telefonieren lässt. Aber es war zu vergangener Zeit auch so, dass ich mal telefoniere, hier nicht, hier in dem Hause nicht, aber wo ich schon mal war, hier vorher war. Wo waren Sie vorher? im Lorettahof. Da ist man zum Beispiel verfahren mit den Leuten, das mit mir verfahren, das war unter aller Kanone. Das war nicht richtig. Und ehrlich gesagt, wenn ich wirklich mein Recht gebrauchen würde, dann würde ich manche Leute anklagen. Was hat man denn bei Ihnen gemacht in diesem Lorettahof? Lorettahof. Der eine Pfleger hat zum Beispiel mich so gestoßen, dass ich mit dem Rücken rücklings auf den Boden geschlagen bin. Und er hat mich nachher gewürgt, dass ich nach Luft dringen musste. Warum? Warum? Hatten Sie irgendeine Diskussion, ein Streitgespräch oder irgendetwas? Es war ein Streitgespräch, vielleicht kann man sagen Streitgespräch. Ich habe mich nur geweigert, in mein Zimmer reinzugehen. Dann wurde er gewalttätig? Ja. Warum wollte er, dass Sie in das Zimmer gehen? War es spät? Es war spät, ja, schon, aber ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nur geschaut. Waren andere auch im Zimmer? Ist das so eine übliche Hausordnung vielleicht? Ich weiß nicht, da lag ich mit zwei Personen. Mhm. Allerdings sah die eine Dame da weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall bin ich, also das stimmt. Und ich habe auch da auf dem Lorettahof eine Auseinandersetzung auch. Man hat mir zum Beispiel auch nicht mein Insulin gegeben. Man hat mich einfach einfach gesagt, dann kriegen Sie kein Insulin und so. Und dann hat man mich einfach nachts liegen lassen. Und wenn der Zucker dann eben der morgens hoch war, das war kein Wunder, wenn man mir mal Langzeitinsulin nicht gegeben hat. Aber ich glaube, das führt hier vielleicht jetzt zu weit. Es sind Dinge geschehen in dem Lorettahof, also die müsste ich wirklich anklagen. Noch andere Sachen? Ja, die Auseinandersetzung mit einer Pflegekraft, die mich zum Beispiel geknebelt hat, am Arm, den Arm umgedreht hat, dass ich es im Kreuz gespürt habe und Gott, der Arm hat mir richtig wehgetan und so und das ist auch nicht in Ordnung gewesen. Sagten Sie eben, man hätte Sie geknebelt? Ich nenne es Knebeln. Man hat mir den die Schwester hat mir den Arm genommen und nach hinten auf den Rücken gemacht und ganz hoch gedrückt und so. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen und ich dachte, bitte hören Sie auf, aber sie ließ nicht los und hat es dann einfach, ja. Bekommen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente? Ich bekomme Medikamente. Gegen Ihren Willen? Nein, ich nehme sie, weil mir die Ärzte im Mutterhaus gesagt haben, das heißt, nein, mein Arzt hat mir auch gesagt, der Arzt, den ich hatte als Psychiater, hat mir auch gesagt, sie brauchen ein Depot. Das heißt, das Depot wäre praktisch die Voraussetzung, dass das eine sogenannte Diagnose, die man irgendwann mal gestellt hat, worauf man reitet, ja, dass das nicht mehr vorkommt. Und Gott weiß sie was. Und deshalb nehme ich die Medikamente. Wie gesagt, auch nicht, weil ich nicht widersprechen möchte, einfach weil ich Angst habe, dass man mir dann wieder Gewalt antut, wie das in der Psychiatrie so schön passiert. Dann wird man fixiert an ein Bett, die Beine gespreizt, dann die Füße gefesselt, die Arme gefesselt, die mein Bauch gefesselt und dann kriegt man Infusionen und wenn man sagt, hören Sie mal, was kriege ich denn da für Infusionen, dann kriegt man keine Antwort und sowas. Also wirklich, es ist nicht in Ordnung, was man in der Psychiatrie macht und auch nicht überhaupt. Es ist nicht in Ordnung. Fühlen Sie sich denn jetzt besser dort, wenn Sie solche Medikamente nehmen oder fühlen Sie sich dann schlechter? Das heißt, ich habe eine Spritze bekommen. Die letzte Spritze, die ich bekommen habe, die war zu stark. Was hat sich denn dabei bei Ihnen verändert? Wie haben Sie sich gefühlt? Ich fühle mich nicht gut. Benommen? Schwach? Niedergeschlagen? Ich bin niedergeschlagen, weil ich in einem Heim bin. Ja, aber und was zwar hat unter die... Schwerstbehinderten. Und nicht, weil ich nicht nur unter Schwerstbehinderten sein möchte. Ich meine, jetzt komme ich von der Frage ab, von wegen, wie ich auf die Medikamente reagiere. Ja. Nein, es geht darum, das Medikament ist einfach zu stark gewesen. Ja, man sagt was jetzt das? 1 Milliliter 10% und dann hat man 100%, 1 Milliliter 100 Milligramm injiziert. Und das ist nicht richtig. Wenn ich 10% von 1 Milliliter hole, dann ist das 1 Gramm und nicht 10 Gramm beziehungsweise 100 Milligramm. Ja, was hat denn dieses Medikament bei Ihnen bewirkt? Hat es Sie irgendwie gelähmt? Oder kurz gesagt, haben Sie sich da irgendwie durchgebessert gefühlt? Nein. Nicht besser heißt also schlechter? Ja. Das wollte ich ja wissen. Es ist wirklich nicht in Ordnung. Und auch, ich kriege eine Tablette, die heißt, da steht drauf XR400. Man sagt mir, es wäre Seroquel Prolong. Und ich tippe darauf, dass es Lithium ist. Und vielleicht arbeitet Seroquel auch mit Lithium, dass die irgendwie so in der Richtung was. Aber mein Appetit ist so gut, dass ich darauf zurückführe, dass es Lithium ist. Und das lehne ich ab. Man sagt zwar, mit Essen tun sie selbst ja gut, wenn sie aber Hunger kriegen, Appetit kriegen wie ein Irrer und ich meine, ich esse nicht sinnlos und so, das mache ich nicht, aber die Portionen, die ich esse und so, das ist für mich eigentlich nicht so in Ordnung. Das macht man mal eigentlich nur bei Lithium. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, die Lithium bekommen haben und fett wie eine Otter sind und auseinandergehen und essen und auseinandergehen und dicker werden. Und das ist keine Voraussetzung für eine Gesundheit. Haben Sie noch zu irgendwelchen anderen Menschen Kontakt? Rechtsanwalt? Bekannte, Freunde, Verwandte? Ich habe einen Rechtsanwalt gehabt, den wollte ich noch konsultieren, ehe man mich am 24. Januar jetzt 2011 im Mutterhaus weggeführt hat mit Staatsgewalt. Das heißt, der Staatsgewalt wirkt mit und ich sagte mir, darf ich wenigstens meine Schuhe anziehen, Strumpf und Schuhe? Nein, das dürfen Sie nicht. Und dann hat man mir vorsorglich, ziehen Sie doch Ihre Jacke an, vorsorglich schön geredet, als müsste ich unbedingt eine Jacke anhaben. Das war ja winterklar, da habe ich meine Jacke angezogen. Aber an den Füßen hatte ich nichts, nur Pantoffel. Und ich sagte, dann müsste ich wenigstens meinen Anwalt sprechen. Ich hatte einen Anwalt eingeschaltet und so. Und der hat auch geschrieben von wegen, dass ich die Unterschrift geben sollte, damit er die Akteneinsicht bekommt. Ich habe geschrieben, ich möchte mit meinem Anwalt persönlich reden. Und das hätte ich noch können an diesem Tag, am 24. Januar, als ich sagte, ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Da hat man mir das verweigert. Man hat mich abgeführt wie einen Gefangenen. Und dass die Staatsgewalt mitwirkt und von wegen das Ordnungsamt, das ist nicht in Ordnung. Wer war die Staatsgewalt? War das die Polizei? Ja, Moment mal, es waren zwei Herren. Man erörterte mir nur von Seiten, wer war es? Ein Arzt oder eine Schwester. Auf jeden Fall sagte man mir, ja, das Ordnungsamt kommt, die Polizei kommt und dann werden sie abgeführt, dann kommen sie weg und so. Ja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass zwei Herren mich aufgefordert haben, mitzukommen und man sagte mir, sie werden ja wohl keinen Widerstand leisten. Ja, ich habe tatsächlich keinen Widerstand geleistet, weil man mir auch von der Polizei aus schon so Gewalt angewandt hat, dass man mich auch schon mal auf der Straße einfach weggeholt hat. Ja, und auch, ach Gott, es ist einfach zu schlimm, was die Psychiatrie sich erlaubt. Das ist Wahnsinn, das gibt es einfach nicht. Mit unschuldigen Menschen, beziehungsweise Leuten, die redlich sind und nichts tun und nur ihr Leben leben wollen und denen das so vermasseln. Mit irgendwelchen sogenannten Diagnosen oder wie sie immer das schimpfen. Aber das ist wirklich nicht in Ordnung. Das empört mich immer wieder. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass andere Menschen auch so abgefertigt werden. Die sagen, ich brauche das nicht, von denen, die auch Medikamente eventuell holen und so. Aber ja, ich höre es immer wieder. Und ehrlich gesagt, ich wirke darauf hinaus, dass es eine sogenannte Betreuermafia gibt. Von Seiten der Kirche, die SKM, zum Beispiel meine Betreuerin von der SKM, ist die angestellt, Integration von katholischer Kirche oder irgendwie Sozialarbeiterin ist. Sie kassiert 44 Euro die Stunde. Was sie für mich gemacht hat, das ist überhaupt nichts gewesen. Also ich sagte dann, wenn Sie hier so für mich sind, sagte ich mal zu ihr, dann versuchen Sie einfach mal mir zu helfen, hier die Papiere zu ordnen. Ach nein. Ja, dann machen Sie meine Dusche sauber. Ach nein. Und also diese Dame, die ist wirklich inkompetent, die kann mit mir nicht umgehen. Das heißt, ich bin ein so geduldiger Mensch. Und was ich mir von der Psychiatrie habe gefallen lassen, dass also die Geduld ist einfach zu Ende. Das geht zu weit. Das geht einfach zu weit. Dass so eine junge, ich habe nichts gegen die Jugend, man soll ihnen Chance geben, aber dass so eine junge Frau einfach so sagen kann, nein, das geht nicht, das ist so und das ist so, das müssen sie da. Sie müssen das zahlen, sie müssen das zahlen, sie müssen das zahlen. Und sie zockt mich ab. Sie hat mir auch mal verlangt, ich soll ihr eine Unterschrift geben, dass ich 50 Euro von ihr bekommen hätte aus eigenem Vermögen. Und ich habe gesagt, nein, ich unterschreibe das nicht. Da habe ich mal den Blog durchgeblättert. Da waren mindestens 6, 7 Durchschläge. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, sind Sie vielleicht eine Betrügerin? Als ich dann mal bei der Gutachterin, die Frau Dr. Frau Jochen vom Gesundheitsamt mal sagte, ja, Frau Hilgers, dann zeigen Sie mal bitte den Block, den ich unterschreibe. Nein, das mache ich nicht. Die sagt einfach, das mache ich nicht. Man sollte die Betreuer vielleicht auch mal zur Rechenschaft ziehen. Ja. Und das ist wirklich nicht in Ordnung. Und die Psychiatrie auch mal. Also ich habe Angst, gewisse Sachen zu sagen, weil ich gesagt habe, ich kann die Schniss auch halten. Ich möchte nicht zu sehr jemandem auf die Zehen treten, weil sonst kann ich wieder mit Gewalt rechnen. Sonst kann ich nämlich damit rechnen, ja Gott, ich möchte wirklich in mein Zuhause und ja. Können die Psychiatrie sich, erlaubt sich ja. So vieles, das ist unter aller Kanone. Und was in der Psychiatrie, unter dem Namen der Psychiatrie geschieht, das ist nicht in Ordnung. Ich gehöre auf jeden Fall nicht in ein Heim. Ich kann mein Leben leben. Und man sollte mich mein Leben leben lassen. Und nicht immer dazwischen funkeln. Unter irgendwelchen Vorwänden und von wegen Diagnosen und Gott weiß was, das ist nicht in Ordnung. Können Sie sich denn meine Telefonnummer einprägen? Bielefeld, kennen Sie Bielefeld? Moment mal, Bielefeld, liegt das im Norden? Ja, Bielefeld liegt im Norden. Jetzt gebe ich Ihnen meine Telefonummer, die können Sie sich merken. Brauchen Sie nicht aufschreiben. Die Telefonnummer. Nicht aufschreiben. Ich weiß nicht, ob ich mir die merken kann. Herr Warten Sie doch erst einmal. Ich sage Ihnen die Telefonnummer. Hören Sie zu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nun, das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ja, in Bielefeld. In Bielefeld, ja, dazu müsste ich ja die Vorwahl von Bielefeld 0521. Wie? 0521. Ja, aber Bielefeld kann man sich ja merken und jemanden auch fragen, wie ist die Vorwahl von Bielefeld? Ja, nun, ob ich da... Wenn Sie mal anrufen müssen, wählen Sie einfach in Bielefeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Vorwahl ist 0521. Vielleicht können Sie sich das aufschreiben. Gut. Sie sind der Herr Pohlmann. Richtig. In Bielefeld, ja, gut. Gut. Ist es möglich? Mein Handy hat zum Beispiel kein Netz. Und ja... Ich kann von dem Telefon aus, ich habe ein Telefon auf dem Zimmer. Ich habe jetzt das Telefon, das Mobiltelefon des Pflegers. Ja. Es ist folgendes, wir könnten Sie nochmal anrufen, heute, morgen oder Wochenende, nachmittags, so ab 16 Uhr geht das? Also heute geht er nicht mehr ab 16 Uhr, Sie sagten heute. Ab, meine ich ja. Am Wochenende, also morgen, Sonntag, Samstag und Sonntag, ja. Ab 16 Uhr ist es am besten? Ja, ja, kann man sagen. Ich sagte eben zwar, um diese Zeit wäre am besten, ja, das ist hier die Abendbrotzeit und ich sitze jetzt gerade noch hier am Tisch und habe Abendbrot gegessen und ja, gut. Können andere Menschen hören, was sie telefonieren? Bitte? Ob andere hören, was wir telefonieren? Die Hauswirtschafterin ist hier. Mhm. Das heißt, ob andere hören, das ist mein Vorbehalt. Mein Handy ist zum Beispiel so geschaltet, dass ein Dritter immer mithören kann. Wie kam das? Ich weiß es nicht, wie es dazu kam. Irgendwie habe ich das gelesen. Ich habe es gelesen, ja. Ob es jetzt tatsächlich so ist, dass bei meinem Handy immer ein Dritter mithören kann, weiß ich nicht. Also was die Telekommunikation betrifft und für Physik und das Ganze, das fasziniert mich nach wie vor. Und ja, gut. Nochmal den Namen der Betreuerin. Frau Hilgers. Hilgers. Hilgers, Marion Hilgers. Von welcher Einrichtung? SKM. SKM, Ortschaft? Trier. In Trier. In Trier. Ja. Ja. Dann werden wir uns mal um diese Person etwas kümmern und zusehen, dass sie dort bald nicht mehr bleiben müssen. Ja, auch nicht mehr in ein anderes Heim. Das, auch das? Denn das ist nicht in Ordnung. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Mhm. Ich kann mir es erstens nicht leisten und zweitens ist es so, ja, halt, das, was ich gemeint habe, wozu sie mir helfen könnte, das tut sie nicht, die Dame. Und ja, es geht ja um eine falsche Diagnose. Es geht um eine falsche Diagnose, ja, das stimmt. Ja, eben, da kann man auch etwas machen. Aber da müssen einige andere Leute ans Werk. Und nicht der letzte Rechtsanwalt, der vielleicht den Kontakt zu Ihnen jetzt nicht mehr aufrechterhalten hat. Ja, Sie wissen davon. Ganz wenig nur. Was ist denn mit dem Rechtsanwalt? Der Herr Rechtsanwalt hat das in die Akten geschaut und hat gemeint, ich habe angerufen und ihn angerufen, da hat er gemeint, da kann ich sowieso nichts machen. Das ist so und so. Wie gesagt, man reitet auf Zucker und dann kommt man jetzt mit der anderen psychischen Diagnose und die psychische Diagnose ist wirklich irrelevant. Das ist Unsinn. Die wurde irgendwann mal gestellt und wenn ich mich selbst diagnostizieren kann und darf, dann weiß ich, wann ich irgendwann mal solche Symptome hatte und das ist gar nicht mehr der Fall und es war auch nicht der Fall, als ich ins Krankenhaus kam, als meine Rechtsvertreterin mich abgeführt hat, auch mit Rechtsgewalt verwehen, Ordnungsamt und Polizei. Ich war in der Apotheke in Trier und habe mein Insulin abgeholt und da trete ich raus vor die Apotheke. Da steht meine Rechtsvertreterin mit der Polizei und Ordnungsamt vor der Tür und sagt, Frau Konter, das geht so nicht mehr weiter. Sie müssen wieder ins Mutterhaus. Das Einzige, was ich machen konnte, die Arme hoch und sagen, nein, ganz laut nein geschrien, weil ich wahnsinnige Angst hatte davor. Wahnsinnige Angst. Weil ich weiß, was unter dem Decknamen der Psychiatrie manches geschieht und abgeht, was nicht in Ordnung ist. Und ich möchte wirklich, es ist nicht richtig. Hat man Ihnen gesagt, wann Sie dort wieder heraus können? Hier meinen Sie? Ja. Hat man Ihnen gesagt, dass Sie irgendwann mal entlassen werden? Oder ist das ein verschwiegenes Thema? Ich glaube, das ist ein verschwiegenes Thema. Aber wie soll ich das sagen? Jetzt noch einmal zu Ihrem Namen. Ich habe hier Konter mit C stehen. Konter. Ja. Vorname? Dorothea. Dorothea. Es wird sich wieder bei Ihnen jemand melden, ja? Sie werden sich wieder bei mir melden. Oder auch andere Personen, die auch in den Bereichen tätig sind, solchen Leuten wie Ihnen zu helfen. Ja, also es würde mich schon freuen, wenn ich daran denke, dass der Herr, der Grieche und wie gesagt, der sich eingeschaltet hat, dann habe ich Hoffnung, dass da was kommt, dass ich wieder nach Hause kann. Haben Sie dort vielleicht irgendwelche Dinge, die andere Ihnen wegnehmen möchten? Vielleicht Haus oder Grundstück? Gibt's das? Wie soll ich das halt? Lebensversicherungen? All solche Sachen? Ich habe eine Lebensversicherung, aber... Haus und Grundstück? Nein, habe ich nicht. Das habe ich durch das Erbe verloren. Und ehrlich gesagt, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich letzten Endes noch dankbar dafür, einfach aus dem Grunde, wenn man nämlich in so ein Heim gerät und man weiß nicht, wie einem passiert und dann ist Haus und Grund weg. Und wie gesagt, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch dankbar dafür, dass es mir erbschaftsmäßig nicht gelungen ist, das Haus zu kriegen, mein Elternhaus. Aber dann ist das, dann halte ich das für so in Ordnung. Und wie gesagt, was ich glaube, was ich tippe, ist, dass ich, das führt wohl zu weit, aber die Unfallversicherung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass mein Lebensgefährte nicht dafür gesorgt hat, dass das wirklich dazu kam, dass ich da von der Unfallversicherung Geld bekomme oder irgendwie was. Und wir waren bei dem Versicherungsspezialisten, wo ich die Unfallversicherung abgeschlossen hatte, bei dem im Büro waren wir und haben den Unfall gemeldet, den ursprünglichen Unfall, den ich meine. Und die kleinen Nachunfälle, die nachher geschehen sind, haben das Ganze schlimmer gemacht. Und aber jetzt die ursprüngliche Ursache wurde, habe ich gemeldet. Und ich war der Meinung, es ist festgehalten. Und im Nachhinein sagt mein ehemaliger Lebensgefährte, dass das nicht wahr ist. Nein, wir haben gesagt, wir würden das dem Versicherungsagenten nochmal persönlich sagen. Und irgendwie, ja, finde ich das seltsam, dass... Und von überhaupt, ich habe müssen ein Orset tragen, Kerzen gerade gehen und alles und so, was ich hinter mich gebracht habe, das ist alles unmöglich. Und dass mein sogenannter Lebensgefährte halt nicht dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie von der Unfallversicherung Geld kriege oder dass er nicht zu mir gestanden hat in der Richtung. Ich tippe darauf, dass seine neue Partnerin, ich weiß es nicht, ich möchte ihn nicht anklagen. Ich traue mich nicht, es ist eine harte Verdächtigung, aber ich befürchte, dass dass irgendeine andere Frau meine Unfallversicherung kassiert hat. Vielleicht sogar unter meinem Namen oder Gott weiß das, ich weiß es nicht. Aber das lässt sich herausfinden. Weil es ist, wie heißt die Versicherung? Ist nicht normal, dass mein Lebensgefährte nicht dafür gesorgt hat, dass ich das Geld kriege. Wie heißt die Versicherung? Württembergische Versicherung, baden-württembergische Versicherung. Auch in Trier? Auch in Trier. Der Versicherungsagent ist der Flasimir Haubrich. Wie heißt der? Flasimir Haubrich. Mhm. Was für Unfälle hatten Sie denn? Ein Sturz. Einen Sturz? Einen Sturz. Einen nur? Das heißt, den ursprünglichen Unfall, womit es angefangen hat. Nein, das ist Wahnsinn. Wenn ich davon ausgehe, wo es wirklich angefangen hat, also dann ist nicht dieser eine Sturz schuld, sondern sogar die Unfälle, die vorher geschehen sind. Zum Beispiel bei Dr. Langenkamp auf der Treppe. Da bin ich im Winter einmal, da war Dr. Langenkamp noch in der Praxis, bin ich da mal die Stufen runtergegangen draußen. Es war gefroren und da bin ich ausgerutscht mit dem Rücken auf die Treppen. Es hat mich aber niemand gesagt, Frau Konter, das muss geröntgt werden, das muss geschaut werden. Sie können sich da schwer verletzt haben. Man hat nicht, man hat gerade gesagt, stehen, man hat mir aufgeholfen. Das ist die Möglichkeit, wo schon ein Unfall passiert war, wo mir eventuell hätte können das passieren, wo man gesagt hat, das ist von dem Unfall. Und ja, und das ist alles. Sie waren bei einem Arzt und dort waren Sie gestürzt, weil er seinen Winterdienst nicht gemacht hat? Das kann ich nicht beurteilen. Es war so ein harter Winter. Sie sagte, die Mädchen sagten mir, die Sprechstundenhilfe sagte mir, wir haben erst gestreut. Wie konnte das nur passieren? Ich habe aber, wie gesagt, gemerkt im Rücken, da stimmt was nicht. Und ich sagte, nee, ich habe mir nicht wehgetan. Das ist Schuss. Nee. Ich hab einfach gesagt, ich habe mir nicht wehgetan. Das sagt man schon. Wenn man fällt und man, die Sprechstunden helfen einem hoch und wir haben erst gestreut und so. Es ist so, wissen Sie, es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel, was die Psychiatrie mir antut. Auf diese Unfälle, auf all das Ganze geht niemand ein, wenn ich sage, das ist das und das ist das und das ist das. Ach, komm, nix. Aber komischerweise, man sagt, ja, Gott, ich hätte nicht all Tassen im Schrank. Hat das jemand zu Ihnen gesagt? Nein, nicht in diesem Sinne, aber die Diagnose stimmt aber nicht. Können Sie die Diagnose irgendwie beschreiben? Kennen Sie die Diagnose? Ich kann sie nicht aussprechen, weil es unerhört ist. Es ist einfach unerhört. Formulieren Sie es anders. Dass man auf dieser Diagnose rumreitet. Formulieren Sie es anders. Was besagt die Diagnose etwa? Wirklich formuliert auf einem Blatt, beziehungsweise auf einem Rezept oder irgendwas habe ich gelesen, schizoaffektive Psychose. Schizoaffektive Psychose. Habe ich mal gelesen. Aber das ist alles Vergangenheit. Ich habe nichts mehr so. Und mein Arzt, der Doktor, sogenannte Dr. Hirt Junior, hat auch gesagt, Frau Konter, es gibt keine Anzeichen dafür mehr. Aber dieser Herr Dr. Hirt hat auch mal zu mir gesagt, wenn Sie jetzt nicht Ruhe geben, dann werde ich Sie ins Mutterhaus einweisen. Ich habe nicht Ruhe gegeben aus dem Grund, weil ich ein Rezept von ihm habe. Und ich habe nur laut gesprochen. Man hat, das führt alles zu weit. Es führt alles zu weit. Ich habe laut gesprochen und da sagt man mir einfach, ja, wenn Sie nicht Ruhe geben, wenn Sie nicht aufhören zu randalieren, dann kommen Sie ins Mutterhaus. Was heißt randalieren? Das hat er randaliert ausgedrückt, als würde ich randalieren. Haben Sie aber gar nicht? Nein, ich bin nur laut geworden, weil ich damit gerechnet habe, dass ich noch an die Reihe käme und dass ich noch ein Rezept kriege, was ich verordnet haben wollte. Aber ich sage nicht gegen diesen Dr. Hirt, denn ich halte ihn nach wie vor irgendwie als noch kompetent, noch überhaupt, weil er ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach, glaube ich, doch ein bisschen besser als die im Mutterhaus. Der Dr. Klassen, also den sollte man wirklich zur Rechenschaft ziehen, dass der mich entmündigt hat einfach. Ich habe gesagt, Dr. Klassen, ich brauche niemanden, der für mich spricht. Schicken Sie mir einfach eine Putzfrau, der mir meine Dusche sauber macht. Und das ist auch nur das, weil ich das Putzmittel nicht gekriegt habe, beziehungsweise dass man sagt, das stimmt und so. Und auch mit meinem Kreuz halt und das Ganze. Ja, es ist halt eben, wissen Sie, es sind so viele Dinge, die ineinander kreisen. Aber was die Psychiatrie macht, das ist nicht in Ordnung. Wo hat der Herr Klassen seinen Sitz? Der praktiziert im Mutterhaus Haus K in Trier. Mhm. Und dieser Mann hat mich entmündigt, 2010, Anfang des Jahres. Ja gut, wir werden... Und ich wurde auch von meinem, nicht, dass ich so oft in der Psychiatrie gelandet bin, das war auch dadurch, weil mein sogenannter Lebensgefährte, beziehungsweise Lebensabschnittsgefährte, mich auch abgeschoben hat in die Psychiatrie. Nämlich, dass er einfach bei einem Streit, den die hatten, da brauchte noch nicht einmal ich so laut zu werden oder irgendwie mich so, da hat er einfach gesagt, dann rufe ich einfach das Ordnungsamt an, da kommst du in die Psychiatrie. Ja, und genauso damit hat man mir gedroht im Loretta-Hof und hat es auch gemacht. Da hat der Pfleger, der mich gewürgt hat, hat gesagt, dann kämpfst du eben an der Psyche, hat er gesagt. Und so bin ich gelandet, wirklich in der Psychiatrie. Den Ausdruck habe nur Saarländer, Psych. Und das Gleiche hat man mir angedroht hier im Haus. Wie ich gesagt habe, hören Sie mal, ich möchte bitte den Beipackzettel meiner Medikamente lesen. Und abgesehen davon, das Medikament, was Sie mir hier gespritzt haben, das ist viel zu stark. Wenn Sie jetzt nicht ruhig sind und hier rausmarschieren, dann gehen Sie in die Psychiatrie. Dann diese Drohung. Mhm. Und in dieser Psychiatrie auch, wo ich war, auch hier in Idar-Oberstein, die Psychiatrien, also die sind wirklich unter aller Kanone. Was die mit den Leuten machen, das ist Sauerei. Das gibt's eigentlich nur im KZ. Ich werde mich noch einmal melden oder eine andere Person. Wir machen hier erstmal Schluss, ja? Ja. Wahrscheinlich morgen oder heute Abend, ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher morgen. Ja, morgen gut. Abend, ja? Gut, gut. Ich bedanke mich erstmal dafür. Ja, gut. Okay. Bis dahin, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.